Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. To our friends all over the world. An unsere Freunde aus der ganzen Welt. Scattered around and sharing the love, the life and the light of Jesus. Die überall verstreut sind und die Liebe, das Leben und das Licht Jesu teilen. So Paul explains what he's talking about. Paulus erklärt, wovon hier spricht. In verse 11 he says this. In Vers 11 sagt But now I am writing to you so that you would exclude from your fellowship anyone who calls himself a fellow believer and practices sexual immorality. Nun aber schreibe ich euch, damit ihr jeden aus eurer Gemeinschaft ausschließt, der sich einen Glaubensbruder nennt und sexuelle Unmoral treibt. So Paul is making sure that there can be absolutely no more misunderstanding. Paulus stellt sicher, dass es hier absolut keine Missverständnisse mehr geben kann. He says, listen, I never ask you to stop having fellowship with bad people in the world. Er sagt, hört zu, ich habe euch nie gebeten, die Gemeinschaft mit schlechten Menschen aus der Welt zu beenden. Don't exclude yourself. Schließt euch nicht selbst aus. And then he's immediately saying, but as far as the life of the church is concerned, dann sagt sofort, aber was das Leben der Gemeinde betrifft, that's what I want you to understand and that's what I'm talking about. So möchte ich, dass ihr das versteht und das ist es, wovon ich spreche. And again, you know, when he's using here the Greek word that is using here in verse 11. Er verwendet hier in Vers 11 das griechische Wort Gemeinschaft. He's using the same word that I've already told before. It means that close fellowship, that intimacy. Das gleiche Wort, wie ich bereits vorher erklärt habe, es bedeutet diese enge Gemeinschaft, diese Intimität. So he says, I'm writing to you so that you would exclude from your fellowship anyone who does this evil stuff. Er sagt, ich schreibe euch, damit ihr jeden aus eurer Gemeinschaft ausschließt, der diese bösen Dinge tut. And he specifically says, who calls himself a fellow believer. Und er sagt ausdrücklich, der sich einen Glaubensbruder nennt. Isn't it so that we've tried to clean the fish before we caught them? Ist es nicht so, dass wir versuchten, die Fische zu reinigen, bevor wir sie gefangen hatten? So I never had a problem with the sinner doing bad stuff. Ich hatte nie Probleme damit, dass die Sünder schlechte Dinge tun. I mean, sinners sin. Sünder sündigen eben. It's what they do. Das ist es, was sie tun. You know, so we, in fact, I remember when we preached the gospel in the first town that Jesus sent us to. Ich erinnere mich, als uns Jesus in die erste Stadt schickte, um das Evangelium zu predigen. We were out among the sinners all of the time. Waren wir die ganze Zeit draußen bei den Sünden. The worst of the worst of the worst. Die Schlimmsten der Schlimmsten der Schlimmsten. We opened our house for them. Wir öffneten unser Haus für sie. Dozens of those young people flooded our house with their weed, their beer cans, their liquor. Dutzende dieser jungen Leute überschwemmten unser Haus mit ihrem Gras, ihren Bierdosen, ihrem Schnaps. And I was listening to this great crazy little Austrian sharing weird stuff about some Jesus. Und hörten diesem verrückten kleinen Österreicher zu, der seltsames Zeug über irgendeinen Jesus erzählte. You know, and they felt so free. Und sie fühlten sich so frei, that they brought all of their sinner friends with them into our house. Dass sie all ihre sündigen Freunde mit in unser Haus brachten. And I'm telling you honestly, I loved hanging out with them. Ehrlich gesagt, ich liebte es, mit ihnen abzuhängen. So we did parties in our garden where 30, 40 crazy sinners were. Wir machten also Partys in unserem Garten, wo 30, 40 verrückte Sünder waren. Wonderful. Wunderbar. And I cannot even tell you how many of those had radical conversions. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele von ihnen radikale Bekehrungen hatten. And this is what the Apostle Paul is trying to convince them of. Das ist es, wovon der Apostel Paulus versucht, sie zu überzeugen. That once they call themselves a fellow believer, but they choose to continue to live in their sin. Es geht die, die sich als Glaubensbruder bezeichnen, sich aber entscheiden, weiter in ihrer Sünde zu leben. He said, that's when we shall not be part of the same community with them. Er sagt, dann sollen wir nicht zu derselben Gemeinschaft gehören wie sie. Do you guys mind if I challenge you a little bit? Hast du etwas dagegen, wenn ich dich ein wenig herausfordere? I hope you don't mind. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Now, you figure out how you apply that. I'm not telling you, you figure that out. Überleg mal, wie du das anwendest. Ich werde es dir nicht sagen, das kannst du selbst herausfinden. But Paul is telling us here. Aber Paulus sagt uns hier, that we have to exclude Christian fellowship from people who call themselves Christians. Dass wir die christliche Gemeinschaft von Menschen, die sich Christen nennen, ausschließen müssen. And here it says, and are consumed with greed. Und es heißt hier, von Habgier verzehrt sind. Do you know what this word means in the original Greek? Weißt du, was dieses Wort im griechischen Original bedeutet? It probably is going to surprise you. I'm sure it will. Du wirst dich wundern, da bin ich mir sicher. Because in the original Greek, basically what it means is a desire to have more than you have. Denn im griechischen Original bedeutet es im Grunde, dass du mehr haben willst, als du hast. If you look in the original Greek, it literally, this is the word, it means eager to have more. Wenn du im griechischen Original nachschaust, bedeutet dieses Wort begierig, mehr zu haben. And it's a compound word, it's made out of two words. Es ist ein zusammengesetztes Wort, es besteht aus zwei Wörtern. So the first word it's made up for is more in quantity. And the second word it's made up for is to have. Das erste Wort steht für es ist mehr an Menge und das zweite Wort steht für ist zu haben. So that's why I said you figure out how you apply that. Deshalb habe ich gesagt, dass du dir selbst überlegen musst, wie du das anwendest. So Paul is saying that if you have a community with Christian brother that have a desire to have more material things that they have, but you should not live in community with them. Paulus sagt, wenn du eine Gemeinschaft von christlichen Brüdern hast, die den Wunsch haben, ständig mehr materielle Dinge zu haben, als sie schon besitzen, solltest du nicht in intime Gemeinschaft mit ihnen leben. Now listen. Hör zu. Don't you go around in your heart and find out all these people who are greedy. Geh nicht mit einer Herzenshaltung umher, Menschen zu finden, die gierig sind. You ask Jesus, say, Jesus, is there any love of money in my own heart? Du fragst, Jesus, gibt es in meinem Herzen eine Liebe zum Geld? Am I a person that is thankful and satisfied with what I have? Bin ich dankbar und zufrieden mit dem, was ich habe? Trusting you to be my provider? Und vertraue ich darauf, dass du mein Versorger bist? Because if I am a greedy person, meaning I do things for the love of money and I constantly pursue more. Wenn ich ein geldgieriger Mensch bin, also aus Liebe zum Geld Dinge tue, um ständig mehr zu bekommen. According to the Bible, I'm not supposed to have Christian community with my brothers and sisters. They're supposed to move me out, remove me. Dann soll ich laut Bibel keine Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern haben. Dann sollten sie mich entfernen. That was tough, wasn't it? Das ist hart, nicht wahr? Yep, you can talk to Paul or Jesus about that. Du kannst darüber mit Paulus und Jesus reden. Or the Holy Spirit who inspired Paul to write it. Oder mit dem Heiligen Geist, der Paulus inspiriert hat, das zu schreiben. I have made established a core value in my life decades ago. Ich habe schon vor Jahrzehnten einen Grundwert in meinem Leben festgelegt. No matter how little or no matter how much I will have, never will the desire to have more grip my heart. Egal wie wenig oder wie viel ich haben werde, niemals wird der Wunsch, mehr zu haben, mein Herz ergreifen. Too dangerous. Zu gefährlich. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.